Hallo und herzlich willkommen zum 59. Conancast. Heute geht es um die Geschichte des Detective Conan Wikis oder speziell der ganzen Detective Conan Community mit Wiki, Forum und Newsblog. Wir wollen mal schauen, was sich in den letzten 5 Jahren getan hat, denn wir feiern heute ja das 5-jährige Jubiläum des Detective Conan Wikis und damit eigentlich auch der gesamten Detective Conan Community. Und um das heute einmal zu sprechen, habe ich wieder ein paar Gäste eingeladen. So ist zum Beispiel auch dabei Marcel. Ja, guten Tag. Dann ist auch dabei Clemens. Ja, seid gegrüßt. Dann möchte ich noch unseren Stargast für heute begrüßen, das ist Kevin. Einen wunderschönen guten Mittag, Abend. Ja. Und ja, zu guter Letzt begrüße ich noch Oliver, der ja schon einmal bei einem Podcast dabei war. Hallo. Ja, Oliver, da würde ich doch sagen, stellst dich am besten gleich nochmal kurz vor, damit die Hörer auch wissen, wer hier heute dabei ist. Du warst ja bei einem News-Podcast damals schon dabei. Ich weiß aber nicht, ob alle den gehört haben, von daher wäre es toll, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Genau, also ich bin Olli und ich bin hauptsächlich im Detektiv Con-Wiki tätig und bin auch seit 9 Jahren Administrator und mache die ein oder andere Bearbeitung. Ja, genau, seit 2013, also Anfang des Jahres, ist er jetzt dort Administrator und ja, begleitet mich und alle anderen Benutzer dort durch das Wiki. Ja, ich würde sagen, bevor wir es zu den aktuellen Ereignissen kommen, fange ich einfach mal ganz am Anfang an. Wie ja einige von euch vielleicht wissen, wurde das Wiki am 16. März 2008 gegründet. Damals hieß das Wiki noch Conanpedia und gar nicht mal Detective Conan Wiki. Ich hatte das Wiki dort einfach gegründet auf der Plattform Gratis Wiki, die ja heute gar nicht mehr existiert, sondern Teil von Wikia ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, es gibt eine Plattform, gab eine Plattform, wo man Wikis erstellen kann, jeder zu allen möglichen Themen. Dort habe ich einfach Conanpedia erstellt, einfach so frei weg, weil es kein Wiki zu Detective Conan irgendwo im Internet gab und ich das immer schon mal machen wollte. Hatte ja diverse Erfahrungen schon aus anderen Wikis gesammelt, zum Beispiel PokeWiki und auch der Animepedia, einem anderen Wiki. Und da kamen auch die ersten 2 Benutzer von dort, mit denen habe ich mich abgesprochen. Die kamen dann auch zur Conanpedia und waren dort praktisch die ersten Benutzer. Die sind Ruffy und Sven, das weiß ich heute noch, komisch. Naja, nach der Gründung im März wurden die ersten Artikel schon erstellt. Dann kam im April, 21. April, der Umzug zu Wikia. Das ist ja eine größere Plattform, die auch vom Jimmy Wales, also dem Gründer der Wikipedia, betrieben wird. Und da sind wir dann hingezogen mit der Conanpedia, beziehungsweise ich eigentlich allein. Es gab ja immer ein paar Benutzer, die noch aktiv waren. Aber eigentlich war ich der hauptsächliche Bearbeiter des Wikis. Und wir sind dann zu Wikia gezogen, der größeren Plattform, hatten damals um die 30 Artikel, also muss man sich mal vorstellen, wir haben ja heute 2600 irgendwas Artikel und damals 30 Artikel, also zu wirklich irgendwie gar keinem Thema, gefühlt zu Shinichi, Conan, Ran und Kogoro, das sind ja schon mal 4, also 30 ist wirklich eine verdammt kleine Zahl und ja, das blieb auch einige Zeit lang so, denn danach war ich erstmal eine Zeit lang inaktiv, hab was anderes gemacht, weil ich gar nicht dachte eigentlich, dass das Wiki so groß werden könnte. Bin dann im... Nee, das war gar nicht. Am 7. September gründet Python, unser Bürokrat im Wiki heutzutage und damals ja auch, hat damals das Detective Conan Wiki gegründet, wie ihr es auch kennt, unter der URL detectiveconan-wiki.com und da hat er es gegründet am 7. September und dann bin ich am 2. Oktober auf ihn aufmerksam geworden, auf das Wiki, auf die URL. Und dachte mir, 2 Wikis zu Detective Conan auf unterschiedlichen Plattformen macht keinen Sinn. Von daher habe ich ihn gefragt und dann haben wir unsere Wikis fusioniert auf der URL detectiveconan-wiki.com, die ja noch bis heute besteht. Und seitdem existiert also das Wiki, wie ihr es alle heutzutage kennt. Und damals hatten wir dann 65 Artikel nach der Zusammenführung im Oktober. Also es war wirklich nichts. 65 Artikel immer noch im Vergleich zu heute. Das ist irgendwie überhaupt gar nichts. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier so viel erzähle. Ich mache einfach mal weiter. Nee, ich bin begeistert. Erzähl weiter. Bitte. Ja, du warst ja am 2. Oktober 2008, 13.34 Uhr erst der 4. Benutzer unter dieser URL von Python. Genau. Das Wiki bestand ja seit einem Monat in etwa. Also von daher war noch nicht so viel los. Ja, und wenig später folgen Benutzer wie APTX08 oder Ray Kirill. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Genau, der kam ja schon von der Conanpedia mit. Exakt, ja. Ja, genau, der war damals schon aktiv. Ich habe das irgendwie alles noch vor Augen, als wäre es gestern. Also die 5 Jahre sind wirklich gigantisch, dass das schon so lange her ist. Also es war irgendwie gefühlt, saß ich gestern vorm Computer. Ich weiß noch genau, wie ich da saß und das Wiki gegründet habe, als ich damals, ich hatte ja dann, man muss ja bei Wiki einen Antrag schreiben, ob man denn da aufgenommen werden durfte damals als neues Wiki, also oder Wikia, wie es da ja heißt, habe ich den Antrag voller Begeisterung geschrieben und dann wurde ich angenommen. Das war irgendwie voll das Highlight. Und jetzt, dann war es schon ein halbes Jahr später schon ein richtiges Wiki mit URL und allem möglichen drum und dran. Dann sind wir dazu gekommen im Oktober noch, also 2008, dass wir ein Forum zum Wiki brauchen, um es auszutauschen, weil es damals im Wiki bisschen, weil wir damals nicht dachten, dass es übers Wiki geht, das war ja irgendwie noch das Anfangsstadium, alles musste ein bisschen ausprobiert werden. Wir hatten damals ein Forum erstellt, das war damals noch unter forum.detektivconne-wiki.com zu finden, hatte erst später eine eigene URL bekommen, und zwar detektivconne-forum.com, wie ihr es heute ja noch kennt. Und da hatten wir dann damals, vor allem über das Wiki diskutiert, also was denn jetzt im Wiki geändert werden muss, was alles so schief läuft, was richtig läuft, wo man ansetzen muss, dies und das und jenes. Und das war eigentlich gar nicht das Forum, wie wir es heute kennen, wo es eigentlich um das Forum geht und wo diskutiert wird über Detective Conan und dies und das und jenes. Da war viel mehr Wiki, also fast nur Wiki. Ja, heute oben ist es sieht man ja noch, ne? In der URL-Leiste versteckt sich ja noch Portal, Detective Conan, das Forum zum Wiki. Ja, genau. Das war damals das Forum zum Wiki und es war auch der Newsblog zum Wiki. Das hat sich erst seit einiger Zeit geändert. Und um da mal raufzukommen, also nach dem Forum am 23. Oktober wurde dann der Newsblog gegründet am 1. November 2008, also auch noch im gleichen Jahr, ein paar Tage später, 8 oder so. Und zwischendrin wurde der Benutzer Wiper zum dritten Administrator im Wiki ernannt. Also wir hatten damals dann ging es richtig los mit eigener URL und so weiter, hatten wir richtig Artikel-Boom, kann man fast sagen, und auch Benutzer sind dazugekommen. Wiper war damals aktiv und war dann der dritte Administrator neben Python und mir, und dann ging das Wiki auch richtig, ging es richtig voran, und wir hatten diskutiert im Forum und dies und das und jenes, also es ging wirklich dann Ende des Jahres 2008 los. Ja, im Dezember kam dann noch Robi dazu, der auch im Newsblog aktiv war und ebenso später zum Administrator wurde. Genau, Robi kam dann ja dazu und wir dachten eigentlich, wir könnten lange Zeit mit den drei Administratoren fahren, also mit Wiper, Python und mir, wobei Python ja vor allem für die Technik zuständig ist und ich mich eher um das Wiki interne kümmere, ist ja auch heute noch so, hatten wir von Anfang an abgemacht, dass sich Python um die Technik kümmert, also Server und das macht er wirklich toll, also das möchte ich unbedingt mal betonen. Ja, ich finde auch, er macht's klasse und das Wiki ist eigentlich, ja, ist nicht immer erreichbar, aber es ist auch wirklich schwer, so ein großes Projekt oder so große Projekte wirklich zu leiten und dort auch für die Technik zuständig zu sein, ist natürlich gigantisch. Und wir hatten das eben dann so aufgeteilt und das besteht noch bis heute. Wir hatten dann damals im Dezember auch noch gesagt, dass wir ein eigenes Wiki auf Englisch starten wollten, haben das dann auch gemacht am 11. Dezember. Das war irgendwie ein bisschen komisch, weil wir hatten das Wiki gegründet, das englische Wiki, haben da ein bisschen was auch mal ausprobiert, aber es kam nie so richtig in Fahrt. Obwohl zum Beispiel bei Wiki ja auch ein richtiges, großes englisches Wiki gab, wo wir dann Werbung gemacht haben, dass sie auch eine eigene URL hätten bekommen können, wollten die aber nicht. Ist ja bei englischen Wikis eher sowieso üblich, dass sie alle bei Wikia aktiv sind. Also viele große Wikis sind da ja bei Wikia. Das ist ja im deutschen Raum ja eigentlich gar nicht so. Da gibt's ja hier andere Wikis, die haben alle eine eigene URL. Ja, im englischen Raum sind's fast alle bei Wikia oder viele bei Wikia. Ja. Und dementsprechend hat sich viel Anklang gefunden und das wurde dann auch später wieder eingestellt, das englische Wiki, weil es eigentlich war es nur für Testzwecke immer da. Hat man so das Gefühl gehabt, es gab ein paar Artikel, aber nicht so wirklich viele. Ich glaube 10, 20 Artikel irgendwann. Die hat, glaube ich, Wiper alle mal erstellt. Aber es war nie wirklich, also ja, es waren nur die deutschen Benutzer waren dort aktiv und das macht natürlich irgendwie keinen Sinn, wenn deutsche Benutzer englische Artikel schreiben. Und Ende 2008 hatten wir dann nach dem ersten Jahr, also nach 8 bis 10 Monaten, haben wir dann schon 300 Artikel im Wiki erstellt. Also das ist mal wirklich eine große Zahl, möchte ich sagen. Wir hatten ja am Anfang, hatte ich ja gesagt, 20 Artikel, dann auf einmal 65 im Oktober und Ende des Jahres 300. Also da ist wirklich ein großer Sprung gewesen. Man merkt auch, das ging da wirklich dann richtig los. Und wir hatten auch im Chat des Forums, den es ja damals gab, dann wurde er einige Zeit lang eingestellt, dann kam er wieder, besteht er heute noch, mit neuen Chat-Moderatoren und so weiter und so fort. Da hatten wir damals wöchentliche Treffen am Sonntag, meine ich, jeweils um 17 Uhr, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau, ist auch schon ewig her. Da merkt man, dass es ewig her ist. Da hatten wir wöchentliche Treffen im Chat und haben dort immer besprochen, was im Wiki gerade geändert werden muss. Das geht ja heutzutage kaum noch, weil es eben so viele verschiedene Benutzer schon gibt und so weiter. Ja, das war wirklich eine Zeit, wo eigentlich gar nicht so viel los war. Es war schon schön, aber es ist natürlich heute auch noch immer wieder einzigartig. Also das war so das Jahr 2008, wo ihr eigentlich alle gar keine Erinnerungen, denke ich mal, dran habt, weil ihr noch gar nicht aktiv wart. Macht natürlich Sinn. 2008 so als Gründungsjahr. Dann kam 2009. Ich weiß gar nicht, ob ihr da schon irgendwie aufs Wiki aufmerksam geworden seid. Ich glaube gar nicht mal so, oder? Also ich habe mich 2009 im Wiki angemeldet. Ah, okay. Aber wahrscheinlich Ende des Jahres dann auch eher, oder? Am 10. April um 10:51 Uhr. Das ist ja auch relativ früh. Also im Vergleich zu anderen Benutzern. Also es kam damals ja schon in Fahrt. Dann hatten wir am 16. März das einjährige Jubiläum. Also es war schon wirklich toll. Ich habe da heute gerade noch den Thread im Forum zugesehen, wo wir das gefeiert haben. Also wir haben es nicht im Wiki gefeiert, sondern im Forum. Das ist eigentlich total komisch, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Aber das war damals so. Und wir haben damals auch den ersten Schreibwettbewerb gestartet am 16. März. War ja auch einzigartig. Wir haben uns bei der Wikipedia das System abgeschaut. Schreibwettbewerb, dass eben jeder einen Artikel schreiben kann in einem bestimmten Zeitraum und den dann einreichen und dann kommen Juroren und bewerten diese Artikel und der beste Artikel gewinnt dann eben. Das sollte halbjährlich stattfinden, hat es auch stattgefunden, wurde jetzt neulich leider eingestellt, weil nicht mehr genug teilgenommen haben, aber trotzdem eine super Aktion. Und das Thema des ersten Schreibwettbewerbs war übrigens die Organisation, also es sollte jeder Artikel zur Organisation schreiben und konnte die dann einreichen. Bei den weiteren Schreibwettbewerben gab es gar keine Themen mehr, sondern da konnte man zu jedem beliebigen Thema einen Artikel schreiben. Ja, und der Sieger des ersten Schreibwettbewerbs war ja The Dark One mit den Episoden 190 und 91 mit dem Wiedersehen der Männer in Schwarz. Ja, genau, das weiß ich heute auch noch. Da konnte jeder noch zwei Artikel einreichen, das war beim ersten Schreibwettbewerb so. The Dark One hatte zwei Artikel geschrieben, ich fand den einen Episodenartikel besser als den anderen und die anderen beiden Juroren, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, fanden beide, dass der andere Artikel besser sei. Also es war irgendwie komisch und die wollten mich, Und die, was man dazu sagen muss, die Zeremonie, also die Bekanntgabe der Gewinner, fand bis zum Ende des Wettbewerbs auch immer im Chat des Forums statt. Also im Chat? Ja, da wurde dann bekannt gegeben, wer gewonnen hat und da wurde dann gemeinsam diskutiert und so weiter. Also es war wirklich, das Forum gehörte eigentlich zum Wiki, also war fester Bestandteil und war nicht wegzudenken. Erst später hat sich das dann ja geändert. Die zwei Juroren neben dir waren Viper und Mick beim ersten. Ah, stimmt, genau. Das waren ja, Mick war ja auch lange Zeit aktiv. Genau. Auch Inspektor gewesen, genau. Am 21. Mai 2009 gab es dann ein neues Design der Hauptseite. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Also es war ja das Design vor dem aktuellen Design. Ja, klar. Mit den Kästen, so Wikipedia-ähnlich, war das hier aufgebaut. Das besteht seit 2009, besteht das. Also dann gab es im Juni 2009 das erste User-Treffen in Düsseldorf anlässlich des Japan-Tags. Also 2009 das erste Treffen. Seitdem findet ja jährlich zum Japan-Tag in Düsseldorf das User-Treffen statt, auch dieses Jahr wieder. Ja, damals hatten sich vier Benutzer getroffen, das muss man sich mal vorstellen. Also ich war dort und da waren noch drei weitere Benutzer dort. Es war wirklich eine kleine Runde und wir konnten uns gut austauschen und auch Sachen fürs Wiki überlegen und ja, es war schön. Ist natürlich immer wieder schön, also jedes User-Treffen natürlich seine eigenen speziellen Momente. Ja, also dann gab's am 28. Juni, also noch direkt im Monat des User-Treffens, erste Qualitätsoffensiven-Wochenende. Das fand ja einige Zeit lang statt, später alle drei Monate bis Ende 2011, meine ich. Ich glaube, da hat Oliver auch schon mal mitgemacht, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich kenn's, aber ich glaube, ich habe damals noch nicht mitgemacht. Ah, okay. Naja. Auf jeden Fall ging es darum, dass an einem Wochenende sich alle Benutzer Zeit nehmen sollten, keine neuen Artikel erstellen, sondern alte, bestehende Artikel anschauen und verbessern sollten. Und damals haben auch richtig viele mitgemacht und da kamen über 50 Artikel manchmal zusammen, die verbessert wurden an einem Wochenende. Und später fand die Aktion dann nicht mehr so viel Anklang und wurde dann auch eingestellt. Ja, schade. Jetzt haben wir 2013 einen Nachfolger dafür, die Qualitätswoche, also eine ganze Woche zum Bearbeiten. Die finden auch wieder guten Anklang, aber ich schätze mal, da kommen wir dann später nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ja, im gleichen Moment gab es dann auch 1000 Artikel im Wiki, also auch Mitte 2009. Arbeitsloser war der 1000. Artikel. Und wie Clemens ja gerade eben schon sagte, Robi wurde der vierte Administrator im Wiki. Ja, und was für Kevin interessant sein dürfte, Ende 2009 startete auch der Twitter-Account unseres Wikis, Forums und News-Blogs. Damals hatte ich einfach spontan, weil ich gar nicht wusste, welchen Namen ich geben sollte, halt einfach spontan Conan News entschieden. Und seitdem ist es ja geläufig, wird am Ende jedes Podcast erwähnt. Und Twitter-Account Conan News, seitdem festgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Namen kam, aber Hauptsache, der Name steht. Das war die beste Idee, die wir haben von. Ich glaube, ich wollte damals nichts mit DC machen, weil es ja immer so natürlich, also so alltäglich war. DC News oder sowas klang irgendwie ein bisschen doof. Habe ich einfach gesagt, Conan News, und fertig war der Twitter-Account. Am 28. November, ja. 2009. Ja, genau. 2010 starten wir mal damit. Das ist ja ein bisschen später. Das Jahr ist doch recht, war recht aktionsreich. Ja. Genau, also das war noch ein bisschen belebter. Im Februar wurde der Conancast gegründet, also dank der Gründung 2010 könnt ihr heute diesen Podcast hier hören. Das startete ja damals als Audio News, da haben wir glaube ich im 50. Conancast oder 50. Themencast auch schon ein bisschen was drüber erzählt. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, 50. Themenpodcast des Conancast, da erfahrt ihr alles zum Conancast an sich. Ja, damals hatten wir über Band 66 und Film 14 in Japan gesprochen und die Audio-News wurden dann ja auch schnell zum Conancast umbenannt und bis heute besteht das Projekt immer noch. Wir haben bald 100 Podcasts voll, also ist wirklich grandios. Und ja, im gleichen Jahr fand ja auch noch der erste Live-Podcast statt, im April, zum Start des 14. Kinofilms in Japan. Der ist ja mittlerweile schon in Deutschland auch raus. Ja, man muss auch sagen, in diesen Jahren 2009, 2010 kamen auch viele neue aktive Benutzer dazu, wie zum Beispiel Rane-chan, der auch 2009 sich registriert hat und ein Jahr später ungefähr im August Administratorin wurde. Dann haben wir auch noch Ricardo02 und Wolf, der auch noch heute vielen bekannt ist. Ja, genau. Also Wolf unterstützt ja Python bei der Technik, im Wiki teilweise und im Forum, Newsblog natürlich auch. Und Rane-chan wurde, glaube ich, im Juli Nachfolgerin Vipers, der damals degradiert wurde, weil er nicht mehr aktiv war. Und genau, da kamen ja die ersten Wiederwahlen. Ja. Genau, also Benutzer mussten sich, die einen höheren Rang hatten, Administrator oder Kommissar oder Inspektor, also alles, was höher ist als normale Benutzer, mussten sich damals sogenannten Wiederwahlen stellen, also mussten sich in ihrem Amt bestätigen lassen von allen Benutzern. Und das hat damals Anklang gefunden und damals wurde Viper dann degradiert und danach wurde direkt ein paar Tage Rane-chan als Nachfolgerin eingesetzt sozusagen. Ist mittlerweile aber auch schon wieder aktiv, was ich sehr bedauere, aber so ist das Leben nun mal. Also Benutzer kommen, Benutzer gehen, merke ich auch immer ganz klar. So 2008 waren zig Benutzer aktiv, 2009 auch und mittlerweile sind eigentlich kaum welche von denen noch aktiv. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Ist mal ganz normal, ne? Also das ist normal, vor allem für ein Wiki. Ich meine auch auf wikipedia.org oder .de, wenn man will, sind ja auch nicht die User von was weiß ich wann zum Events Wikipedia gegründet hat, noch alle da. Nein, manche sind tot, nicht. Manche haben aufgehört, manche lesen nur noch, manche schreiben wieder, ist es immer so. Manche kommen, manche gehen, ist es so. Manche lesen nur. Was ich mir aber notiert habe, ist zum Beispiel der 1. Mai. Damals wurde ja das zu Leo hat seinen ersten Beitrag im Newsblog geschrieben, also Marcel, und war seitdem auch dann aktiv dabei. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist. Ich glaube, du warst auch im Wiki aktiv, richtig? Und dann hatten wir uns irgendwie mal, hast du mich immer auf News hingewiesen und dann habe ich dir irgendwann die Rechte gegeben, dass du selber welche schreiben konntest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Ich glaube, ich meinte immer irgendwas, da wäre jetzt ein Band oder so, der jetzt demnächst rauskommt und dann habe ich immer, glaube ich, auf das Datum oder so hingewiesen. Und genau, dann kam das, dass du mich da irgendwie sozusagen reingewunken hast und die Rechte mir gegeben hast. Ja, genau. Ich finde vor allem es ist auch sehr schön, wenn da mal andere aktiv sind. Zum Beispiel Robi war ja auch lange Zeit dort als Redakteur aktiv im Newsblog neben mir. Ich hatte damals ja noch ziemlich viel selber geschrieben, muss ich dazu sagen. Ist ja heute eigentlich kaum noch der Fall. Ich schreibe eigentlich nur noch aktuelle Kapitel und manchmal die eine oder andere News. Fast alles wird ja von Marcel und jetzt auch Kevin gemacht. Jawohl. Kevin macht ja vor allem den deutschen Bereich im Moment. Ja, und das bleibt auch dabei für eine Weile. Ja, so. Genau. Also man könnte eigentlich sagen, dass Kevin sich vor allem um den deutschen Bereich kümmert. Marcel kümmert sich vor allem um die japanischen Episoden und ich bin dann bei den Kapiteln aktiv, wenn ich mal Zeit finde und dann die Artikel dazu schreibe. Sonst kommen leider keine, aber das wird schon irgendwie. Mensch, wir kommen gerade zu Erinnerungen hoch, möchte ich mal sagen. Also, ich weiß, ich war öfters im Wiki, ich hatte so Also einfach bei Google eingeben, Colin, keine Ahnung, Ed und Kamal, hab ich glaube eingegeben, irgend sowas, bin ich im Wiki gelandet, hab das gelesen. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich hab das gar nicht richtig registriert, dass es ein eigenes Wiki ist. Dass da Artikel zu Ran, zu Pokoron und zu all den Typen, und ich hab einfach nur gelesen, hab das so akzeptiert, ja gut, kann man lesen, hab wieder weggeklickt, wieder vor den Fernseher gesetzt und dann wieder vergessen und mal wieder rausgekramt und dann, Ja, ist ja bei vielen so, das merke ich auch. Ja. Also wir haben wirklich so hohe Besucherzahlen und kaum jemand ist aktiv, also... Ich habe früher nur gelesen, nur ganz, ganz selten mal reingeschaut, aha, und wenn ich erfahren habe, was ich erfahren wollte, zugemacht und fertig, dann war ich wieder weg. Ja, also... Das kann eigentlich ein gutes Zeichen sein, wenn es für die dann aussieht, als wäre es sehr professionell. Ja, das war es. Wow. Es war für mich wie ein ganz normales Wikipedia. Ich habe gar nicht gemerkt am Anfang, hey, das ist super spezial, nur für Tolle, nur bla, von komplett eigenen Leuten. Es sah ganz normal aus. Ja, im Juni 2010, am 12. Juni, wurde dann auch der Facebook-Account für Conan News gegründet und gestartet. Wird ja heute auch von Kevin vor allem mit verwaltet. Jawohl. Und ja, das war auch... Schön, dass wir dann neben dem Twitter-Account noch einen Facebook-Account hatten. Wir hatten damals ja auch, glaube ich, bei Animax einen eigenen Zirkel. Ich weiß gar nicht, was das ist. Hat jemand anders auch für mich erstellt. Ryoko-chan, genau, hat damals den Zirkel verwaltet bei Animax. Wir haben auch einen YouTube-Account dann irgendwann bekommen. Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Das sind ja alles nebensächliche Projekte eher. Ja, also 2010 war irgendwie schon so ein Jahr, wo viel passiert ist. Vor allem mit Marcel, der dann ja zum Newsblog kam. Mit dem Conancast, der gegründet wurde. Und ja, generell kam das Wiki auch stärker voran. Und ja, vielleicht kann man das als Blütezeit bezeichnen. Ja, das würde ich auch in etwa so sehen. Weil also so 2008 war die Gründung, ging es ein bisschen voran. 2009 ging es dann auch stärker voran. Da musste sich aber erst nochmal alles so ein bisschen einfinden mit neuen Benutzern und so weiter. Und 2010 war dann wirklich alles gefestigt, kann man schon so sagen. Und es ging noch stärker trotzdem voran. Also es war wirklich... Eine lebendige Gemeinde durch die Zunahme vieler neuer aktiver Benutzer. Ja, man merkt auch immer ganz... Also es gibt eigentlich... gewisse Jahre, wo man immer genau weiß, welche Benutzer da aktiv waren. Also es ist immer so. Das stimmt, ja. Man kann die ganzen Jahre immer an den bestimmten Benutzern festmachen. Zum Beispiel, ich erinnere mich eigentlich noch an ganz viele, zum Beispiel Fanta 7 und also ganz viele Leute, die irgendwo mal aktiv waren. Phantom, Akiko und so weiter. Also es ist wirklich eine große Bandbreite an irgendwelchen Benutzern, die mal aktiv waren. Und allein anhand der Namen dort kann man praktisch die ganze Ära festmachen, wie damals auch die Artikel aufgebaut waren. Ich meine, es war alles noch ein bisschen primitiver, sage ich mal so. Also die Infoboxen waren nicht so schön. Es ging vor allem erst irgendwie um den Inhalt, dann ums Layout und also alles war noch ein bisschen in der Anfangsphase. Heute ist es alles, wenn man so Artikel anguckt, die wirklich exzellent ausgezeichnet sind. Die sind wirklich professionell und das sieht wirklich wie Wikipedia aus, wie Kevin das ja schon sagte. Ja. Damals war es ja gar nicht so. Und ich schätze mal, wenn man so alte Benutzer wie zum Beispiel Flo oder Mick, wie wir gerade eben schon erwähnt hatten, wenn man die heute ins Wiki zurückholt, die werden, glaube ich, ziemlich überrascht, schätze ich auch mal, was sich so alles getan hat in den letzten Jahren und wie das aufgebaut ist und die müssen sich dort erst auch mal wieder reinfinden. Also es ist wirklich nicht ganz ohne, was so in den letzten Jahren passiert ist. Ich meine, es sind 5 Jahre, also das ist wirklich eine gigantische Zeit, wenn man sich das mal vor Augen führt. Einige Benutzer, die ja eine Zeit lang aktiv waren, kamen ja dennoch wieder mal vorbei, zumindest um vorbeizuschauen oder vielleicht die eine oder andere Bearbeitung zu tätigen. So hat man wieder The Dark One von 2009, hat man den wieder gesehen. Ja, genau. Oder BLRA, ne, der hatte dann auch mal zum Beispiel eine Episode verfasst. Ja. Zum Beispiel war es ja auch so, dass Chantre hatte ja auch mal den Rang der Kommissarin inne, war dann wieder inaktiv, wurde dementsprechend degradiert und ist jetzt wieder zur Kommissarin aufgestiegen. Also es ist wirklich ein stetiger Wandel dort. Und bei Oliver war es ja auch so, dass er eine Zeit lang aktiv war. Ich meine, er war Inspektor dann und jetzt bist du auch wieder dabei und bist jetzt sogar Administrator. Also es ist, ich weiß ja nicht, ob es für dich eine Umstellung war, nach deiner Inaktivität da wieder reinzukommen oder war es eigentlich noch alles gleich? Also soviel ich weiß, war es eigentlich relativ gleich damals. Ne? Ja, also die Strukturen sind ja noch gleich geblieben, aber ich schätze mal, die Artikel an sich, die haben sich alle Also ich find's immer erstaunlich, wenn man sich das mal anguckt im Verlauf der Artikel, wie dann ein Artikel mal vor einiger Zeit aussah und wie er heute aussieht. Also das ist wirklich. Das mache ich öfters, ja. Das ist wirklich. Ich schaue mal Artikel an, wie sie mal ausgesehen haben, ja. Ja. Ja, da kann man so ein paar nette Nachmittage durch die Versionsgeschichte verbringen, ne? Eigentlich schon, ja. Verdient hätten sie's. Ja, ich find's auch immer schön, da mal durchzublättern. Ich war heute gerade mal bei der Hauptseite zugange und hab da mal geguckt, wie sich das so verändert hat. Und das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Damals war es ja noch so mehr klumpige Kästen und alles schrill und bunt. Und dann kam ja dieses Wikipedia-Design, von dem ich gerade eben schon berichtet hatte. Das war ja relativ normal, sage ich mal so. Ja. Und jetzt haben wir das neue Design, das auch sehr, sehr schön ist und bei den Benutzern auch gut aufgenommen wurde. Das kam und gut an, ja. Ja. Ja, es war ja die Umstellung auch von Monobook zu Vektor, genau. Vektor, genau, ja. Also dieser Wikipedia-Skin. Dann, schätze ich mal, starten wir mit 2011, also ein bisschen dichter dran. Ich glaube, dass Kevin auch ins das ist mein Wiki-Forum Newsblog gekommen. Ja, und das sogar am 1. Januar 2011. Wollte ich gerade sagen, ja. Ich habe mich nämlich am 1. Januar registriert, keine Ahnung warum. Aber ich habe auch gleich mal ein paar Bearbeitungen getätigt, die noch eher marginal waren. Später ein paar Kommentare hinzugefügt, also Begrüßungen von Aoyama, die haben gefehlt. Ein Jahr später, Also ich habe einen Account gemacht, 4 Bearbeitungen in dem Jahr und dann wieder schlafen gelegt. Ja, ist ja bei vielen häufig so, dass sie einmal aktiv sind, dann wieder inaktiv und vielleicht finden sie irgendwann nochmal ins Wiki zurück und machen dann noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe ja wieder gefunden. Ja, bei einigen ist es, aber bei vielen ist es leider nicht so, wo ich auch denke, dass es wirklich schade ist. Sie machen wirklich gute Beiträge und ja, aber sie finden dann eben nicht zurück und das muss man dann eben auch so akzeptieren. Also es ist nicht so, das sagt sie ja schon, es ist ein Kommen und Gehen und wer nicht dabei bleibt, der wird eben dann ersetzt. Es ist eigentlich so, also jeder Benutzer, so hart es auch klingen mag, ist eigentlich ersetzbar. Ist so, ja. Wenn man nicht aktiv bleiben will, dann ist man eben nicht aktiv. Wobei ich jetzt auch merke, zum Beispiel von Wiper und Ruby oder so, die ja schon Ewigkeiten aktiv sind, gefühlt, also 2009 oder 10 oder sowas, da finde ich manchmal noch irgendwelche Artikel, wo dann auch irgendwelche oder irgendwelche Texte von denen finde ich noch. Also es ist wirklich immer schön, dann noch irgendwas zu lesen. Also die werden nicht vergessen, sondern sind immer noch irgendwo manchmal ein bisschen da. Das ist immer schön, finde ich, wenn man noch was. Vor allen Dingen die lesenswerten und exzellenten Artikel, ne? Die verändern sich ja nicht so schnell wahrscheinlich. Wie zum Beispiel die Episoden, die wir von The Dark One angesprochen haben, oder einige Kapitelartikel von Robi, darunter auch einer mit Akai, der auch exzellent ist. Ja, die bleiben dann erstmal, ne? Genau, also wenn jemand was geschaffen hat, dann bleibt er natürlich noch stärker in Erinnerung. Zum Beispiel auch als Sieger des Schreibwettbewerbs, der dann auch immer noch stattfand, halbjährlich. Und wo man immer ein Band gewinnen konnte, beziehungsweise die ersten 3 Plätze, dort konnten immer ein Conan-Band nach Wahl oder einen festgelegten Conan-Band gewinnen. Und als Gewinner dort blieb natürlich auch in Erinnerung und bleibt es auch heute noch. Also, wie wir gerade eben schon sagten, wie Clemens sie ansprach, The Dark One als Gewinner des Schreibwettbewerbs. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch alles gewonnen hatte. Ich glaube, Isis hatte einmal gewonnen. Isis hatte den 4. Schreibwettbewerb gewonnen, genau. Genau, Riku hatte auch mit den 3. Schreibwettbewerb zusammen mit Wolf, ja. Genau, Chantri hatte, glaube ich, auch den 2. gewonnen dazwischen. Genau, mit dieser Episode 333, genau, die japanische. Ja, genau, aber die japanische Zählung, ne? Ah. Und wer hat die aktuellen Ausgaben gewonnen? Ich bin da ein bisschen raus. Die letzte Ausgabe war doch Isis. Ja, mag sein, okay. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, das ist ja ein bisschen. Jedenfalls einmal war doch Sofu auch mit Episode 360 und Aoko Kuroba, die hatte, glaube ich, nicht gewonnen, oder? Nee, das ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Also. Ja. Ja, auf jeden Fall auch schön, dass, also man merkt gleich, ich erinnere mich eigentlich an so ziemlich vieles, was im Wiki passiert. Ich werde ja wahrscheinlich auch noch heute nicht alles nennen können, was im Wiki passiert ist. Es ist einfach eine Unmenge, die dort passiert ist. Also jeden Tag passiert eigentlich irgendwas und ja, ich schätze mal, das kann Oliver ja auch bestätigen, das passiert im Wiki eigentlich täglich irgendwas, was irgendwie so, ja, nennenswert ist. Es wird irgendwie ein Artikel bearbeitet, dann werden hier Auftritte hinzugefügt, es wird diskutiert und dies und das. Man könnte eigentlich von zu jedem Jahr eine ganze Geschichte, ein ganzes Buch dazu schreiben. Ja, 2011, wo wir es gerade angesprochen hatten, Kevin kam da ja hinzu und da gab es auch die Umstrukturierung des Conancasts. Vorher war es ja so, es gab eigentlich nur Zahlen. Ja, also 1 bis 30 waren ja davor die Podcasts und dann wurden ja die Conancasts aufgetrennt in Themen- und News-Podcasts. Und damals ist ja auch dann Marcel in den Podcast eingestiegen, sozusagen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war. War das 2011? Ja, ich hatte dich ja damals gefragt, ob du nicht dabei sein wolltest, und hattest du gesagt, dass du es gerne wärst, und haben wir es ja auch umgestellt mit News- und Themen-Podcast, und seitdem bist du dann praktisch seit Beginn dieses neuen Systems praktisch dabei, also Mitbegründer und praktisch die neue Ära des Conancasts. Ich habe mal gesehen, als Marcel einen News-Podcast noch vergangener Zeiten kommentiert hat, da hat er sich das auch schon angehört und auch hier und da mal eine Korrektur angesprochen oder so etwas. Ja, da war noch diese alte News-Podcast-Seite. Ach, und ja, mit den ganzen, mich, ja. Genau, mit den ganzen alten Moderatoren und so weiter, ja. Das war dann noch alles getrennt, nicht von der News-Seite, und jetzt ist es ja alles zusammengelegt mit einer eigenen Unterseite noch. Ja, genau. Wir hatten damals ja eine eigene Website, die ist ja conancast.de. Und die da war konnte kaum besucht, ne? Ja, die war kaum besucht, und das Conancast-Projekt hatte nicht so großen Anklang gefunden, wie wir es eigentlich dachten immer. Und von daher haben wir die Webseiten dann wieder zusammengefügt. Jetzt ist ja zu finden unter detektivconan-news.com/conancast. Und ja, dort könnt ihr dann alle Ausgaben finden und alles weitere zu dem Projekt. Ja, ich glaube, es ist ein Jahr lang gab es die Website conancast.de, danach wurde es dann eingestellt. Und ja, der Newsblog war ja Anfang des Projekts auch gar nicht als Newsblog zu finden unter detektivconan-news.com, sondern auch wie das Forum unter news.detektivconan-wiki.com, also als eigene Unterseite des Wikis sozusagen. Dann hatten wir im 2011, der Artikelboom hielt noch weiter an, hatten wir die 2000-Artikel-Marke geknackt mit Mario Ansei. Ich weiß gar nicht, was das für ein Charakter ist. Ein Eimer, der wahrscheinlich nur einmal auftritt. Und ja, ein Filler-Charakter war das, ein Kameraassistent. Ah, okay. Und was auch sehr gravierend war in diesem Jahr, dass am 16. Februar Robi seine Rücktritte von allen Ämtern bekannt gab, also im Newsblog, im Wiki und im Forum. Er war ja dort überall Administrator, man muss dazu auch sagen, die Wiki-Administratoren, die waren damals auch im Forum Administratoren. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen heutzutage. Das stellen, also für Olli war es natürlich ein guter Vorteil, er werdet dann jetzt auch im Forum Administrator. Aber ja, ich denke, so ein Administrator im Wiki, bis man überhaupt Administrator wird, hat man auch erstmal einen langen Weg. Und warum denn nicht? Ja, also im Forum sind ja seit einiger Zeit auch andere Moderatoren, also wir haben ein eigenes Team dort ja jetzt mit Jin und Sherry und ich weiß gar nicht, wer dort noch aktiv ist. Stella, ja, Dus, DC Kaito 1412 ist auch mit dabei und ich meine Shiro Neko 4869. Ein paar mehr noch. Wir haben dort unser eigenes Team und das ist jetzt auch vollkommen unabhängig vom Wiki, bis auf den Titel eben, wie Kevin ja schon sagte. Ja. Und dementsprechend. Ja, man sieht ja auch, dass größtenteils die aktiven Benutzer im Forum, im Team eher nicht aktiv sind im Wiki. Also sieht man schon eine gewisse Trennung oder Spezialisierung an bestimmten Projekten. Ne? Ja, genau. Ja, zum Beispiel war ja auch DC Kaito 1412, der ja lange Zeit im Wiki aktiv war, auch als Inspektor, eigentlich Anbeginn des Wikis. Der war ja auch dann Inspektor, also der war Moderator im Forum geworden, nach einiger Zeit, und dann musste er sich eben aufgrund seiner beschränkten Zeit oder eingeschränkten Zeit entscheiden, ob er jetzt im Wiki weitermachen wollte oder im Forum, also eins gegen das andere ausspielen sozusagen, war natürlich irgendwie ein bisschen doof, aber er hat sich dann fürs Forum entschieden und ist dort jetzt weiterhin Moderator und kein Inspektor mehr im Wiki seit Anfang 2012, meine ich, also ein Jahr jetzt schon nicht mehr aktiv. Ja, und umgekehrt sind ja viele Wiki-Benutzer entweder im Forum gar nicht registriert oder nicht aktiv, ne? Ja. Wobei es auch einige gibt, die sind im Wiki aktiv und nehmen sich dann irgendwelche Informationen aus dem Forum, also die schauen dann dort, was gerade gefragt wird, was angeregt wird und setzen das dann entsprechend um. Oder auch aktuelle Diskussionen, wo irgendwas Neues rauskommt, setzen die gleich im Wiki um. Das finde ich immer sehr schön, damit man das Wissen auch gleich dann so gesichert hat praktisch. Und nicht eben noch in den ganzen Beiträgen, in den zig Seiten, in den Threads nachgucken muss, was denn jetzt da irgendwo mal stand. Ja, ein Beispiel wäre ja Spürnase, ne? Der ja zuerst im Forum richtig aktiv war und dann ist noch immer ist und jetzt auch im Wiki aktiv ist. Und Mary ist das ja auch soweit, ja. Isis zum Beispiel, ja. Okay. Ja. Damals hat er sich, glaube ich, auch 2011 eingebürgert, praktisch das mit Marcel dann eben im Newsblog, weil ja Robi inaktiv war, hat früher immer wirklich klasse Artikel geschrieben zu aktuellen japanischen Themen und alles weitere. Also das war wirklich, wirklich eine Arbeitserleichterung. Und damals war es natürlich dann eben schwer, weil nachdem Robi sein Amt niedergelegt hat, dort auch, war es eben die Frage, was passiert jetzt, wie wird der Newsblock weitergeführt? Marcel hat es ja damals mehr oder weniger aufgefangen sozusagen. Was, ich weiß gar nicht, ob du Robi noch in Erinnerung hast als Newsblog-Redakteur. Ja, doch ein bisschen, aber wir hatten nicht so wirklich Kontakt, muss ich zugeben. Ist ja schon ein bisschen her, ne? Ja, es war irgendwie nur so ganz meine Anfangszeit und es ist so übergegangen, so wie du meintest, mehr oder weniger. Ja, es war ja die Frage, was denn, wie wir das denn aufteilen wollten, dann war auf einmal schon weg. Wurde der Newsblog dann noch erweitert mit Kevin dann, der dann später irgendwann dazu kam. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ich meine, das war am 1. April 2012. Ah, genau, das war ja erst ein Jahr später. Aber um nochmal in 2011 zu bleiben, um es ein bisschen chronologisch zu halten. Es war ja auch interessant, dass sowohl Robi als auch Marcel dann beide Japanischkenntnisse haben. Ne? Na nee, also damals hatte ich, glaube ich, erst angefangen, so ein bisschen mehr selbst beizubringen, glaube ich. Und wann habe ich angefangen mit Japanisch? Ich glaube auch erst 2011, Ende so. Ja, ich glaube, Ruby hatte sich Anfang auch selbst beigebracht, also irgendwie erstaunliche Parallelen, muss ich mal sagen. Irgendwie genau, das stimmt hier. Also. Das muss man auch sagen, findet man auch so etwas öfter wieder, muss ich sagen, ja. So gewisse Parallelen. Aber war ja gut, dass man dann wieder Fachkräfte mit Japanischkenntnissen hat. Ja, das ist auf jeden Fall immer wichtig im Blog, der vor allem auf Japan spezialisiert ist. Wie wir es ja sind. Nicht nur vor allem, sondern ja, teilweise. Also wir haben auch Deutschland News, wo sich dann eben Kevin speziell drum kümmert. Genau. Seit 2012 eben. Und ja. 2011 wurde dann auch noch Ende des Jahres Sofu der vierte Administrator im Wiki. Damals dachten wir ja, dass wir eigentlich mit drei Administratoren, also mit Python, Rani-chan und mir, dass wir da ganz gut zurechtkommen. Das hat sich dann allerdings nicht als tragbar erwiesen oder waren große Lücken da. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch einen vierten Administrator, meine ich. Und dann haben wir Sofu dazu ernannt. Und seitdem ist er Administrator im Wiki. Ja, und es kam ja auch immer wieder die Entscheidung, ob man IPs zum Beispiel auch erlauben möchte oder nicht. Ja, genau. Das wurde auch ein paar Mal umgestellt. Ja, da hatten wir in der Anfangszeit des Wikis hatten wir eigentlich IPs gar nicht zugelassen. Also da konnten nur, wenn man angemeldet war, konnte man nur bearbeiten. Dann hatten wir IPs eine Zeit lang freigeschaltet, ich meine 2010 oder so. Also, dass jeder auch unangemeldet, ohne Benutzeraccount dort irgendwas bearbeiten kann. Das hat sich allerdings nicht als gut herausgestellt, da viele vandaliert wurde und viel Müll gemacht wurde. Und hatten wir es erstmal wieder deaktiviert. Und dann hatten wir gesagt, wir brauchen das nochmal, weil die Aktivität zurückging. Haben das jetzt auch wieder eingestellt, also wenn ihr jetzt im Wiki seid und keinen Benutzeraccount habt, ihr könnt trotzdem was bearbeiten, oh Wunder. Und aktuell muss man, glaube ich, eine Frage beantworten, also zum Beispiel, wie heißt Jody mit Nachnamen? Und kleiner Tipp, ist es nicht Centimillion. Also solche Fragen müsst ihr dann beantworten, eben statt der... Oh, da sind ja die deutschen Anime-Zuschauer, haben da ein Problem, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich finde solche Fragen auch besser als irgendwelche Zahlencodes, die man da eingeben muss. Oder das nervt wirklich. Also bei Starling, oh, das habe ich schon verraten, weiß man natürlich gleich, dass man das eingeben muss. Und das geht natürlich auch flüssiger von Hand, sage ich mal so. Und keine Content-Fans, die eben nur ein bisschen spammen wollen, sind natürlich aufgeschmissen. Es sei denn, sie suchen das im Wiki, was man natürlich auch machen kann. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen viel Arbeit, das bei jeder Bearbeitung dann selber nochmal nachzuschlagen im Wiki, wie denn die Benutzer heißen. Wobei wir bei den Zahlencodes durchaus noch 4869 nehmen könnten oder sowas. Oder 1412, ja. Oder sowas, genau. Ja, Kevin, was waren denn deine Highlights in 2011? Du warst ja auch schon aktiv. Im Oktober des Jahres 2011 war ich das erste Mal im Tonnencast dabei. Das war der Kaito Kitsch-Sonderband, ne? Ja, genau. Ja, oder? Ja. Und ich war so, Achtung, so mega aufgeregt. Boah! Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich rede hier, als würde ich normal reden. Also normal, ganz normal, so ziemlich. Und damals, ich war... Ja, und Oli Kudo, der war doch auch 2011 schon auf den Concast aufmerksam geworden. Ja, also es sind 2011 viele dazu gekommen. Also es gab wirklich, und auch 2012, wir werden immer mehr, ein größeres, breiteres Team. Und es ist immer schön, dass wir da neue Teilnehmer haben, auf die wir zurückgreifen können und die mit uns sprechen wollen. Und es wird einfach eine größere, ich sag mal so, Familie, die einfach irgendwie immer stärker zusammenwächst und sich trotzdem noch immer größer wird. Also es ist irgendwie schön. Ja, ich muss auch sagen, 2011 wuchs auch das Forum ziemlich von der Mitgliederzahl her. Also da ging es wirklich los. Und dann immer stetig, auch 2012, immer neue Mitglieder, auch durch die Ausstrahlung auf RTL 2, die Filme und dann Viva mit jetzt mit den Episoden. Und das Ganze, ja, im Wiki hat sich aber stattdessen nicht unbedingt so viel getan. Es gab aber ziemlich auch mehr Besucher, das muss man natürlich auch sagen. Ja, also, und aufgrund der hohen Besucherzahlen im Forum hatten wir damals ja auch die Umstrukturierung, 2011 noch, im April. Damals wurden ja die Administratoren dann auch, also die waren vorher alle nur Moderatoren, die wurden dann richtige Administratoren, also Sherry, Jin und Dus, meine ich, oder Dus, glaube ich, erst später, weiß ich gar nicht mehr genau. Und ich bin dann zusammen mit Python nicht mehr Administrator gewesen, sondern habe jetzt aktuell den Stand, den Status des Gründers. Hat natürlich trotzdem noch Administratorrechte, aber wir sind so mehr oder weniger raus aus der Sache und irgendwie nur noch so inaktiv mit dabei, schauen mal ab und zu vorbei, aber wir überlassen das Hauptgeschehen eigentlich mehr den richtigen Administratoren und Moderatoren. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, wendet euch an sie. Ich kann euch da eigentlich kaum noch helfen, denn ich bin eigentlich kaum im Wiki im Forum aktiv. Und ja, vor allem im Wiki habe ich das Gefühl, dass dann immer weniger Benutzer aktiv wurden. Das wäre eine richtige Phase, ja, wo es eigentlich schlecht war. Da war eigentlich gar nichts los im Wiki. Und ja, der rettende Punkt war dann eigentlich so Oliver, also Shinichi X-Run im Wiki, der dort aktiv war und trotz der weitläufigen Inaktivität der ganzen Benutzer immer noch aktiv war und oder wieder aktiv war und ja, das Wiki so auf Vordermann, sage ich mal, gebracht hat. Also wobei sich's ja jetzt die letzten Monate gebessert hat, also sind ja viele neue dazugekommen und die arbeiten auch kräftig mit. Ja, also es ist ja eigentlich selbst ein System, das ja, für, also es ist ein praktischer Kreislauf. Also wenn einer aktiv ist, dort viel macht, dann kommen auch neue dazu und dann kommen noch mehr dazu und es wird immer mehr und es wird immer besser und immer toller. Und wenn eben nichts aktiv ist, dann ist auch meistens nichts los im Wiki. Also dann, wenn nichts los ist, denken sich einige auch, ach, ich würde hier gerne mitmachen, aber ist ja nichts los. Von daher lasse ich es mal lieber. Und ja, du warst dann ja 2012, Anfang, Mitte, bist du ja wieder zurückgekommen, nachdem du 2011 inaktiv warst. Mehr oder weniger, sage ich mal so. Und ja, dann ging es ja praktisch wieder von vorne los, sag ich mal. Wir haben jetzt ja 2013 sozusagen, wollen ein neues, gutes Jahr einläuten, nachdem 2012 ja eher schlecht war, würde ich mal sagen. Also, man könnte sagen, wie hat der Clemens vorhin gesagt, 2009 als Höhepunkt. Ja, 2010 als Blütezeit habe ich, ja. Ja, 10 würde ich eher sagen als Höhepunkt, und jetzt 2012 als Tiefpunkt. Und jetzt 2013 soll wieder die Wende geschaffen werden und wir wollen irgendwie wieder nach oben und dementsprechend ist jetzt Oliver auch Administrator des Wikis geworden und am 1. Januar, also direkt zu Neujahr, zack, neuer Administrator. Wir sind jetzt 5 in der Reihe und es geht voran. Also hoffe ich mal, dass es jetzt auch in Zukunft besser wird und ja. Dazu wurden ja auch ganze Pläne, wie man, also es gibt ja diese Seite der Meinungsbilder im Wiki, wo man dann eben auch Diskussionen starten kann, anregen kann. Und da war eben diese große, wichtige Diskussion über die Zukunft des Wikis, über die Reform. Kann man gern vorbeischauen, kann ich Ihnen empfehlen. Ja, genau. Also da gibt es auch einiges herausgearbeitet, auch im Betreiben der Außenwerbung. Da gibt es sicherlich noch einiges zu tun, ja. Ja, wir hatten ja einige aktive Benutzer dann jetzt Ende 2012, dank eben Olivers große Aktivität, würde ich mal sagen. Vor allem, ich war ja auch mehr oder weniger inaktiv, hatte kaum Zeit oder Interesse auch, mich mit der Active Content oder dem Wiki zu beschäftigen. Und dementsprechend hat Oliver eigentlich alles zusammengehalten und dann kam Ende des Jahres die ersten 9 aktive Benutzer sozusagen und dann haben wir einen neuen Plan entwickelt, wie soll es denn 2013 weitergehen, was Clemens eben sagte mit dem Meinungsbild und ja, dann kam eben raus, wir sollten jetzt angreifen und mal wieder ein bisschen aktiver werden und neue Benutzer einbinden und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, ist ja die Sache, wie das jetzt weitergehen soll, denn das System Wiki hat sich ja mehr oder weniger schon festgefahren, sag ich mal. Nach den ersten Jahren war ja alles so in der Gründungsphase, dann wurden irgendwelche Systeme aufgestellt, die gar nicht mehr tragbar waren. Und da kam natürlich die Inaktivität der älteren Benutzer, die immer noch an dem alten System festhalten wollten, mir eigentlich ziemlich entgegen. Denn das alte System war eigentlich nicht mehr zukunftsfähig und jetzt haben wir eben ein neues System entwickelt. Und ich denke mal, das ist auch ganz zukunftsfähig für die nächsten Monate und Jahre und da kann es auch damit dann weitergehen. Ja, das Ganze hat sich viel auch, viele Projekte waren auch an die deutschsprachige Wikipedia angelehnt und konnten aber nicht mehr gehalten werden oder waren nicht mehr aktiv und deswegen musste einiges eben raus und ja, dann 2012 kam ja neben der Umstrukturierung auch noch der große April-Scherz mit Kevin, der damals dann im Newsblog aktiv wurde. Wir hatten damals ja dann durch unsere Bekanntschaft, die wir gemacht hatten, dann den April-Scherz geplant mit Sailor Moon Und ja, also das war ja damals, das war ja damals so der Einstieg, schätze ich mal. Und seitdem sind wir ja im Newsblog praktisch wieder zu dritt aufgestellt mit Marcel, dir eben und ja. mir. Und ja, ich schätze mal, so könnte es auch weitergehen. Also ich weiß gar nicht, ob wir da, also neue Redakteure sind ja eigentlich immer hilfreich, sage ich mal so. Und auch im Wiki sind neue Benutzer, neue Bearbeiter sind immer willkommen und ja. Genauso ist es auch im Forum, wenn man dort mitdiskutieren will, ist man immer willkommen und also, ich muss sagen, ich hatte damals eigentlich 2008 oder 2009, als das Wiki gegründet wurde, oder in der Gründungsphase mal so ein bisschen, also weitere Gründungsphase, ein bisschen weiter gespannt, hatte ich immer dieses diesen Gedanken, dass ich nie zu einer Seite werden wollte, die sich irgendwo festfährt, sondern die immer irgendwie die dynamisch ist, die mit den modernen Trends gehen sollte. Und man merkt aber jetzt trotzdem, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, man kann da eigentlich gar nichts gegen machen. Also es fährt sich irgendwie alles fest. Der Newsblog ist der Newsblog und wenn man da das Design ändert, dann bricht die ganze Welt zusammen, so gefühlt. Das stimmt nicht. Ich habe ja auch im Newsblog einen Designwechsel mitbekommen. Ja, also es gab schon ein paar Wechsel, die waren aber auch wohl durchdacht und das war wirklich... Das ist ja auch wichtig. Man darf hier nicht ohne wohliges Durchdenken einfach mal etwas umwerfen. Ja. Das also, geht nur bei Gott und WL. War genauso mit der Wiki-Hauptseite, die war ja, bestand ja ewig dieses Wikipedia-Design und dann hatte ich irgendwann mal die Idee, ja Mensch, da muss doch mal was Neues hin. Hab das allerdings erst wieder verworfen, weil ich dachte, dass das alte System oder die alte Hauptseite schon so bekannt ist und dementsprechend wollte ich es erst gar nicht, hab dann eigentlich doch ein bisschen rumgebastelt und hey, ich denk mal, kam was ganz Gutes raus und ich schätze, die Hauptseite ist das auch ganz ansehbar in dem Sinne und ja, auf jeden Fall. Ja. Und um dich zu beruhigen, dynamisch sind wir immer noch. Wir haben ja das Conan Café ganz neu, ne? Zum Beispiel. Ja, stimmt. Wobei ich sagen möchte, dass es eigentlich ziemlich schwer ist, immer auf die aktuellen Wendungen einzugehen, wenn man immer größer wird. Wir haben ja jetzt schon im Wiki zig Benutzer, zig Seiten. Im Forum haben wir ganz viele Administratoren, Moderatoren, riesige Themen. Früher konnte man an einem Tag, wenn man mal eben 10 Minuten nicht, also wenn man den ganzen Tag nicht da war, konnte man abends innerhalb von 2 Minuten oder 10 Minuten alles durchlesen, was am Tag passiert ist. Heute kommt man gar nicht mehr hinterher, wenn man alles lesen will und die ganze Zeit nur da sitzt und liest und liest und liest, so kommt man nicht hinterher. Niemals. Im Newsblog passiert auch eine Menge und Connectcast auch. Also man ist schon praktisch so, dass es das Projekt ist riesengroß, wir haben zig Leute hier und man fährt sich irgendwo immer fest. Ist natürlich so, also... Das ist normal. Ja. Allerdings muss man ja auch immer schauen, hey, wie du sagst, die Trends sind wichtig. Der Trend, der ganz aktuelle, ist dann zum Beispiel der VivaConnen-Hashtag, den wir mehr als nutzen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, wie sich das auch alles noch wenden wird. Wir haben jetzt 2013, das Wiki ist jetzt 5 Jahre alt, also 1, 2, 3, 4, 5. Das einjährige Jubiläum war schon ein wirkliches Highlight und jetzt sind wir 5 Jahre lang aktiv, also 5 Jahre Wiki, das ist eigentlich so eine unvorstellbare Zahl, die glaube ich immer noch kaum, aber wir haben über 2500 Artikel im Wiki und zig Artikel im Newsblog, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das schon sind. Zig Conancast, zig Themen im Forum und ja, wie Kevin gerade eben schon ansprach, wir haben neue Projekte, das Conan Quiz besteht seit Ende 2011, meine ich, das Conan Café ist jetzt neu in diesem Jahr und also wir versuchen immer... Conan Quiz, nee, oder? Wir versuchen, doch, ich glaube schon, wir versuchen immer ich noch... Ich war der erste Teilnehmer, oder? Ich weiß es so nicht. So lange her oder wie? Oder, boah. Nee, du warst doch der Zweite. Oder Zweite oder der Erste? Der oder? Zweite oder Dritte, irgendwie so, genau. Ja. Der Zweite, boah. Genau. Ja. Wir versuchen auf jeden Fall immer noch mehr und irgendwann, ich weiß nicht, ob wir an die Grenze stoßen werden, ich bin mal gespannt. Noch nicht. Noch. Auf jeden Fall. Ja, also so schnell wie die Zeit vergeht, zumindest so wie man sie wahrnimmt oder wie ich sie wahrnehme, würde morgen schon das 10. Jubiläum sein. Ja, also... Ja, also das geht wirklich voran und vielleicht noch ein paar statistische Daten, einfach nur so. Im Wiki haben wir aktuell so 2600 Seiten ungefähr und wir steuern auf die 3000 zu, also es ist durchaus vorstellbar, dass wir im kommenden Jahr schon 3000 haben oder vielleicht noch dieses Jahr, man weiß es nicht. Und registrierte Benutzer haben wir jetzt auch schon fast 1800. Davon sind 40 auch aktiv, kann man sagen. Ja, und eben dieses erfahrene Benutzerteam. Im Forum weiß ich nicht genau, wie es ist, aber da gibt es auch schon paar tausend oder 1, irgendwas. 1,5 glaube ich etwa. Ja, also fast schon wie das Wiki, ne? Ja. Und Newsblog gibt's ja auch wirklich, im Newsblog gibt's ja auch wirklich auch aktive Leser und kommen Leute, die Kommentare verfassen, und man sieht sie ja immer wieder gerne, und an dieser Stelle auch vielen Dank dafür. Ich versuche auch manchmal die Namen zu nennen und werde das auch gerne beibehalten, weil ich finde das klasse, was dass die auch immer Feedback geben und Rückmeldung und auch immer alles schön verfolgen, denn sonst macht ja die ganze Arbeit, die ganzen Artikel wenig Sinn. So hat man eine belebte Gemeinschaft, die auch immer miteinander diskutiert. Richtig, also erst, oder ich sag mal genau, gerade vor kurzem fällt mir sehr positiv auf, dass im Newsblog ein paar Benutzer aktiv sind, aktiv geworden sind und auch aktiv bleiben, schön kommentieren, immer wieder zu den neuen News, und das finde ich eine echt schöne Entwicklung, dass da auch mal weniger gespammt wird, sag ich mal, sondern echte Nutzer auch bleiben, kommentieren, Diskussionen geführt werden, ja. Ja, einer ist erst vor ein paar Tagen vom Newsblog ins Forum rübergeschwappt, ja, und einer, mit dem ich E-Mails geschrieben habe, der hat mir ein paar Fragen geschickt, der ist jetzt auch im Forum angemeldet. Also es entwickelt sich wirklich eine ganze Menge, ja. Und ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft noch entwickeln wird. Also ContentCast wird auf jeden Fall weitergeführt. Wir hatten ja damals auch zum dritten Jubiläum des Wikis, also 2011, es klingt schon so ewig her, den 33. ContentCast aufgenommen zum dritten Jubiläum. Und jetzt schon ContentCast 59 zum fünften Jubiläum. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Und ja, ich weiß gar nicht, hast du irgendwelche Ideen, wie sich das im Wiki entwickeln könnte, Oliver? Also so wie es jetzt gerade aussieht, denke ich, dass es wieder besser wird, auf jeden Fall. Ja, also ich schätze auch mal, dass es da wieder ein bisschen aktiver wird, und ich hoffe, dass wir das dann halten können auch, was das angeht. Und ja, ich denke, wir können ja auch nochmal alle danken, euch danken, also Philipp und Oliver stellvertretend für alle Wiki-Mitarbeiter, für die ganze Arbeit und Zeit, die investiert wird für dieses tolle Projekt, wie ich finde, das Beste in der Gemeinschaft. Das soll natürlich auch erwähnt sein. Und ja, und alles Gute dann für die Zukunft. Ich denke, da sind immer wieder neue Benutzer gebraucht. Und vielleicht der Vollständigkeit halber seien noch die Benutzer aus dem Wiki, Japanese Melli zum Beispiel oder Girl Girl und Kirara Shoka und Riku erwähnt. Dann haben wir soweit alle erwähnt, ja. Ja, entsprechend danke ich auch allen, die unsere Projekte besuchen, die irgendwas hier lesen, bearbeiten, kommentieren, schreiben, diskutieren. Ich weiß gar nicht, sucht euch irgendwelche Verben aus, die ihr hier einsetzen wollt. Und ich danke einfach allen, die dieses Projekt hier getragen haben, 5 Jahre lang. Und ich hoffe, dass es noch 5 weitere Jahre werden oder noch 10, mindestens 20, 30, solange wie Detektiv Conan läuft. Ich komme hier nicht mehr weg, versprochen. Und dementsprechend freue ich mich wirklich, dass das Wiki 5 Jahre alt werden konnte, dass die ganze Detective Conan Community, wie sie ja heißt, also Detective Conan Community besteht aus Wiki, Forum und Newsblog, also allen Projekten, die wir hier haben, dass die ganze Community 5 Jahre alt wurde. Also es ist wirklich, wirklich schön, und wir sind heute ja auch 5 Teilnehmer hier im Podcast, wenn ich richtig mitgezählt habe, und dementsprechend ist das schön. Wir hatten ja beim dritten Jubiläum 3 Teilnehmer. Und ja, beim 6. und 7. werden es dann wahrscheinlich noch mehr Teilnehmer hier am Podcast, und ja, ist einfach schön, und ich danke da allen, die irgendwas irgendwo irgendwie mal gemacht haben. Also ohne euch wäre ich sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin, und das wäre das Wiki nicht da, wo es ist. Die ganze Community wäre nicht da, wo sie ist, und ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was man sagen kann. Ja, und ohne dich wäre es natürlich auch nicht alles, so wie es ist. Deswegen nochmal im Namen aller Benutzer herzlichen Dank, Philipp, für den ersten Schritt zu dieser Gemeinschaft. Danke, Philipp. Ah, das ehrt mich. Zu Recht. Ja. Zu Recht, ja, allerdings. Ja, ich bin gespannt, und ich freue mich auf jeden Fall beim 10. Jubiläum auch im ConnenCast auch wirklich 10 Teilnehmer zu erleben. Das ist doch schön. Ja, und beim 20. und dann haben wir irgendwann 2000 Podcasts voll und sprechen. Ja, dann möchte ich mal meine kurze eigene, vielleicht noch, wenn ich darf, Prognose abgeben, jetzt und morgen im Jahr 2013 und darüber hinaus. Also ich sehe das so, insgesamt im Moment, dass das Forum an Bedeutung gewinnen wird mit dem Laufe der Zeit. Immer mehr ist meine Einschätzung. Meine Einschätzung ist auch, dass auch Facebook und Twitter noch mehr an Bedeutung gewinnen werden. Meine Einschätzung ist aber auch, dass das Wiki nur leicht bessere Zustände haben wird als jetzt. ist meine Einschätzung, ganz aktuell. Und ich denke, ja, da bewegen wir uns hin, aber auf einem guten Weg. Also ich bin überzeugt, es geht in jedem Punkt, in wirklich jedem Punkt, nach oben, teils steil nach oben, aber nicht in jedem Punkt mit der erhofften Energie nach oben. Also man muss sagen, dass Wiki und Forum und Newsblog natürlich schon ziemlich weit oben stehen und dementsprechend sind die Verbesserungen eigentlich auch minimal, würde ich mal sagen. Also es ist... Ja, wenn nichts mehr kommt oder so, möchte ich mich nochmal ganz persönlich bedanken. Es sind 5 Jahre Wiki, von denen ich selber leider nicht alles miterlebt habe. Ich bin ja offiziell seit dem 1. Januar dabei, im Wiki angemeldet, bin aber erst seit dem Mai oder beziehungsweise seit dem Oktober mit dem ersten Columncast 2011 dabei und seitdem bin ich kontinuierlich da, habe mich nach oben befördert, sag ich mal, in manchen Bereichen und ich bin wirklich froh, dass ich hier bin, dass ich euch kennengelernt habe, dass ich die User-Feedbacks tagtäglich spüren darf, spüren will auch. Ich bin da ganz fleißig dabei. Twitter, Facebook, Forum, Newsblog, überall versuche ich, die Meinungen aufzufangen, Verbesserungen einzubringen, einfach die Leidenschaft zu nehmen, die ich wirklich in dem Projekt habe. Und ich bedanke mich nicht hauptsächlich bei den Usern, mit denen ich den Kontakt habe, sondern bei den Leuten, die über mir stehen oder mit mir auf einer Ebene. Das sind ja Philipp, das sind Marcel, Olli, das sind alle User, alle Admins und Moderatoren vom Forum, alle Admins und Kommissare vom Wiki und die anderen Redakteure und Admins vom Newsblog. Das ist eine ungeheure Zahl, eine riesige Familie, bei der ich einfach froh bin, dabei zu sein, ja. Ja, also Tränen kommen mir zum Glück noch nicht, aber mir wird warm. Ja, danke. Ja, man kann die Leidenschaft sehen und spüren, denn ich denke, Interessen verbinden und so entwickeln sich auch Leidenschaften und in der Tat, ja. Ja, und gute Kontakte, ne? Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. Ich würde sagen, dann beenden wir den Podcast an dieser Stelle auch. Okay. Ich verweise gerne noch auf das Wiki, detektivconnen-wiki.com. Findet ihr das Wiki? Das Forum findet ihr unter detektivconnen-forum.com und nicht mehr unter forum.detektivconnen-wiki.com. Den Newsblog auch nicht mehr unter news.detektivconnen-wiki.com, sondern detektivconnen-news.com. Twitter, unser Account, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, ja. Beide Accounts hauptsächlich von Kevin betreut. herzlichen Dank nochmal dafür überhaupt. Mit dem größten Vergnügen. Ansonsten ist unser Podcast auch auf iTunes zu finden als Conncast, da könnt ihr uns gerne abonnieren und verfolgen und was auch immer und hören natürlich. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich für euch, bei eurer Unterstützung, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn kommentiert oder auch nicht. Obwohl es natürlich schön wäre zu wissen, wie er euch gefällt und was ihr für Themenvorschläge habt, immer gerne her damit. Wir sind für alles dankbar, was ihr uns in die Kommentare schreibt, solange es kein Spam ist. Und den entferne ich dann ganz schnell. Also dementsprechend, ja, sage ich danke für die 5 tollen Jahre. Also und Happy Birthday, Vicky. Ja, also... Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Podcast hier beenden möchte, aber ich sage gerne Tschüss und bis zum nächsten 60. Conncast. Tschüss. Ja, danke, ja, lieber Leser, danke, tschüss. Lieber Hörer und danke, lieber Mitarbeiter. Ciao. Ja, vielleicht noch abschließend ein paar Zitate. Es kommt nie so, wie man denkt, es kommt so, wie man nie gedacht hat. Das Leben ist wie ein Puzzle, du musst es nur zusammensetzen, damit etwas daraus wird. Und Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Bis dann. War sehr tiefgründig. Jetzt fehlt nur noch das Zitat mit dem Stopp-Knopf. Lass uns doch mal. Soll ich jetzt auf Stopp drücken? Ja, vielleicht. Ein wenig konkreter, weil sonst... Du kannst doch auf Pause drücken. Dann mache ich das mal jetzt, ne? Auch, oder? Schneid dich raus. vielleicht gibt's da Detektiv Con auch nicht mehr. Ne? Eins mal halt fortgeführt. Machen, ne? Also, ja. Nur nicht frech werden heute hier. Bin ich bin schon hier, hallo. Also, ich würde euch am liebsten alle mal knuddeln jetzt. Ja, so. Soll ich jetzt auf Stopp drücken?